einziert in die Menagerie, ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen, mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen, gebändigt durch das menschliche Genie. Was seht ihr in den Lust- und Trauerspielen? Haustiere, die so wohlgesittet fühlen, an blasser Pflanzen kost ihr Mädchen kühlen und schwelgen im behaglichen Gewirr, die jede Antwort unter dem Parterre. Was waret ihr, was wilde, schöne Tier, das, meine Damen, sehen Sie nur bei mir. Sie sehen den Tiger, wie gewohnheitsmäßig, was in den Sprung im Leucht hinunterschlägt. Den Bären, hier von Anbeginn gefräßig, beim späten Nachtmahl tot zur Boden sind. Sie sehen den kleinen, amüsanten Affen, aus langer Weile seine Kunst verpaffen. Er hat Talent, doch fehlt ihm jede Größe, und kokettiert er frech mit seiner Blöße. Sie sehen in meinem Zelte meiner Seel sogar gleich hinterm Vorhang ein Kamel. Sie sehen auch das Gewirr aus allen Zonen, Reptilien, Mäuse, das Krokodil und anderes mehr. In Aios bringen wir unsere Schlange her. Sie war geschaffen, Unheil anzustiften. Zu verführen, zu vergiften und zu morden, ohne dass es einer spürt. Mein süßes Tier sei ja nur nicht geziert. Du hast ein Recht, uns durch besonders dran zu sehen. Doch warten Sie, was später wird geschehen. Ob Aujus Marsch, mag sie an ihren Platz. Meiner Generalprobe abholen. Reservieren Sie uns Mater Alma! Wie konnten gnädiger Frau daran zweifeln? Aber wo ist der Herr gewandt? Ich seh sie heute zum ersten Mal ohne ihn. Er lässt sie doch sonst nie allein. Er hätte schon längst da sein. Dann grüßen sie ihn von mir. Und ich lasse mich unbekannte Weise meine Braut empfehlen. Sie müssen hier ein wenig mehr modellieren. Das Haar ist schlecht, sie sind nicht genügend bei der Sache. Mich ruf leider die Pflicht, gnädige Frau. Komm jetzt! Wir nehmen meinen Wagen, der unten steht. Bringen Sie doch bitte erst das Atelier in Ordnung. Herr Herr Medizinalrat, helfen Sie mir, ihn aufzuheben. Nein, nein! Herr Medizinalrat, er hört nicht. Helfen Sie mir doch. Er ist zu schwer. Man muss zum Arzt schicken. Zur Besinnung gekommen. Was fang ich an? Der Arzt muss ein Augenblick hier sein. Arznei hilft ihm nicht. Herr Medizinalrat, ich glaube fast, es ist ihm nicht. Nehmen Sie doch anständig. Was kann sie dafür? Was fang ich an? Vollkommen verwildert. Sieh mir ins Auge. Was wollen Sie? Eine Frage. Kannst du die Wahrheit sagen? Ich weiß es nicht. Glaubst du an einen Schöpfer? Ich weiß es nicht. Kannst du bei etwas hören? Ich weiß es nicht. Angst davor, wach auf, ich habe Himmel, ihr möge mir die Kraft geben und die seelische Freiheit nur ein klein wenig glücklich zu sein um ihretwillen. Einzig um ihretwillen. Wollen Sie mir zu? Eva? Befehlen? Die Post ist gekommen. So? An dich. Die Corticelli. Dein Bild als Tänzerin verkauft für 50.000 Mark. Wer schreibt denn das? Der Kunsthändler in Paris. Das ist das dritte Bild seit unserer Verheiratung. Ich weiß mich vor meinem Glück kaum zu retten. Da kommt noch mehr. Sieh da! Herr Regierungsrat Heinrich Ritter von Zarnekow beehrt sich Ihnen von der Verlobung seiner Tochter Charlotte Maria Adelaide mit Herrn Dr. Ludwig Schön ergebenst Mitteilung zu machen. Endlich! Es ist ja eine Ewigkeit, dass er darauf lossteuert, sich vor der Welt zu verloben. Ich begreife nicht, ein Gewaltmensch von seinem Einfluss. Was steht denn eigentlich seiner Heirat im Wege? Jedenfalls müssen wir heute noch gratulieren. Das haben wir doch längst getan. Seiner Braut wegen. Du kannst es ihm ja noch einmal schreiben. Und jetzt zur Arbeit. Eva. Befehlen. Ich finde, du siehst heute reizend aus. Dein Hart mit einem Ohr. ist ja mein. Ich habe nicht mehr, seit ich dich hab. Ich bin mir vollständig abhanden gekommen. Seid nicht so aufgeregt. Verwünscht, es läutet. Bleib, es ist ja niemand zu Haus. Wir machen ganz einfach nicht auf. Vielleicht ist es aber der Kunsthändler. Und wenn es der Kaiser von China will. Einen Moment. Zeit, dass ich an die Arbeit gehe. Niemals anders genannt. Ich heiße seit Menschen. finde selbst hinaus. Vater da. Was haben Sie? Wenn ich Ihr Mann wäre, käme mir dieser Mensch nicht über die Schwelle. Sie können getrost durchsagen, ich danke für die Ehre. Ich verstehe nicht. Das weiß ich. Darüber möchte ich nämlich gerne mit Ihnen sprechen. Warum haben Sie mir denn das nicht gestern gesagt? Bitte jetzt nichts von gestern. Ich habe es Ihnen vor 2 Jahren schon gesagt. So. Ich bitte nicht eine Besuche. Einzustellen. Ach so. Wenn Walter nicht so ein Kindergemüter wäre, wäre er deinen Zeiten schon längst auf die Spur gekommen. Wenn ich einem Menschen auf dieser Welt angehöre, gehöre ich ihnen. Ohne sie wäre ich. Ich will nicht sagen, wo. Sie haben mich bei der Hand genommen, mir zu essen gegeben, mich kleiden lassen, als ich ihnen die Uhr stehlen wollte. Glauben Sie, das vergisst sich? auf der ganzen Welt hat je etwas für mich übrig gehabt. Lass mich aus dem Spiel, wenn du mir verpflichtet bist, dann wirf dich mir nicht zum dritten Mal in den Weg. Was hilft mir dein verheiratet sein, wenn man dich zu jeder Stunde des Tages bei mir ein- und ausgehen sieht? Ich habe gehofft, mit einem gesunden jungen Mann eine halbe Million geheiratet. Daraus kann man mir keinen Vorwurf machen. Du hast dir einen Namen geschaffen. Du kannst unbehelligt malen. Du brauchst dir keinen Wunsch zu versagen. Was habt ihr beide denn gegen mich? Du hast eine Frau, die einen Mann verdient, den sie achten kann. Achtet sie mich denn nicht? Nein. Warum nicht? Sprich, so sprich doch endlich. Nimm sie etwas mehr unter Aufsicht. Ich sehe. Wir sind keine Kinder. Wir tändeln nicht. Wir leben. Was tut sie denn? Du hast eine halbe Million geheiratet. Sie? Was tut sie? Bedenke, was du ihr zu verdanken hast. Was tut sie? Und dann, mach dich dafür verantwortlich und nicht so viel. Mit wem? Wenn wir uns schießen sollten. Oh Gott, oh Gott! Nein, mein Gott, geschehen ist geschehen. Ich komme nicht hierher, um Skandal zu machen. Ich komme, um dich von dem Skandal zu retten. Hast du ihn nicht verstanden? Vielleicht, aber ich kann dich in deiner Blindheit nicht so weiterleben sehen. Das Mädchen verdient, eine anständige Frau zu sein. Sie hat sich, seit ich sie kenne, zu ihrem Besten verwandelt. Seit du sie kennst, seit wann kennst du sie denn? Seit dem 12. Jahr. Davon hat sie mir nichts gesagt. Sie verkaufte Blumen vor dem Alhambra Café jeden Abend zwischen 12 und 2. Davon hat sie mir nichts gesagt. Verdammt, hat sie recht getan. Sie sagte, sie sei bei einer Tante aufgewachsen. Das war die Frau, der ich sie übergab. Sie war die beste Schülerin. Und woher kannte Dr. Kohl sie denn? Doch mich. Es war nach dem Tod meiner Frau, als ich die ersten Beziehungen zu meiner jetzigen Verlobten anknüpfte. Sie stellte sich dazwischen. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, meine Frau zu werden. Und als ihr Mann dann starb, du hast eine halbe Million geheiratet. Und dabei sagte sie mir, als ich sie kennenlernte, sie habe noch nie geliebt. Bei einer Herkunft wie sie mit Jo hat, kannst du unmöglich mit den Begriffen der bürgerlichen Gesellschaft reden. Von wem sprichst du denn? Von deiner Frau. Von Eva. Ich nannte sie mit Jo. Ich meinte, sie ist ein Nelly. Also nannte sie Doktor Dorn. Ich nannte sie Eva. Eigentlich ist, weiß ich nicht. Sie weiß es nicht. Mein Vater, Johann, ist sie ja das helle Wunder. Er ist im Irrenhaus gestorben. Er war ja eben hier. Sehr da. Ihr Vater. Hier bei mir. Er drückte sich, als ich kam. Da stehen ja noch die Gläser. Alles in der Autorität. Sie sagt, er sei im Irrenhaus gestorben. Sie verlangt nicht mehr. Sie gesagt, als unwilligen Gehorsam leistet. Selber den Anfang geschworen hat sie, lacht dich zusammen. Sie hat ihre Mutter nicht gekannt, geschweige noch nach. Was machst du? Einen Fehler. Oh, sie recht. Wo willst du hin? Mit ihr sprechen. Recht so. Das war ein Stück Arbeit. Er hatte sie doch vorher ins Atelier gebracht. Mach auf! Mach auf! Was ist? Mach auf! Das ist grauenvoll! Hast du kein Beil in der Küche? Er wird schon aufmachen. Ich mag sie nicht eintreten. Wenn er sich ausgeweint hat. Mach auf! Hol mir ein Beil! Ich darf mich jetzt hier nicht ziehen lassen. Vielleicht der Kunsthändler. Aber wenn wir nicht antworten, man ist sonst auch nicht immer bei der Hand. Sei bitte ruhig. Paris Revolution. Sei ruhig. Sie sind tot im Leib. Alter, Walter. Wo ist das Beil? Wenn eines da ist. Er desinfiziert uns. In Paris ist Revolution ausgebrochen. Wieder, wieder, so weiß keiner, was er schreiben soll. Alter. Soll ich Sie eintreten? Das kann ich selbst. Hebe Sie her. Du musst es kräftiger fassen. Er kracht schon. Verfolgung! Schwan. Jetzt kann ich mich von der Welt zurückziehen. Schreiben Sie ein Feuilleton, geben Sie ein Extrablatt heraus. Extrablatt? In Paris ist Revolution ausgebrochen. Unsere Redakteure sind wie vom Schlag getroffen. Das muss mir hinweghelfen. Wenn nur schon die Polizei käme. Da ist sie. Ja, das wird sie sein. Warten Sie, Sie haben Blut. Warten Sie, ich wische es weg. Es ist eines Gatten Blut. Es lässt keine Spur. Seit ich für die Bühne arbeite, habe ich kein Publikum so außer Rand und Band gesehen. Geben Sie mir nicht zu viel Sekt. Seht ihr mich heute? Mein Vater? Ja. Ich weiß nicht, ob er im Theater ist. Er will mich wohl gar nicht sehen. Er hat so wenig Zeit. Seine Braut nimmt ihn in Anspruch. War der Prinz da? Heute noch nicht. Kommt er? Natürlich, er wird gleich da sein. Er will mich ja heiraten. So, Er nimmt mich mit nach Afrika. Nach Afrika. Als sie dann starb, da trat ich vor meinen Vater und forderte ihn auf, sie sofort zu heiraten. Sonst müsste wir uns verlieren. Was hat er mir damals erzählt? Noch etwas bitte. Sie trinken zu viel. Ihr Vater soll an meinen Erfolg glauben lernen. Er hat mich ans Theater gebracht, damit sich eventuell jemand findet, der reich genug ist, um mich zu heiraten. Gott verhüte, dass man sie uns entführt. Sie haben ja doch die Musik dazu komponiert. Es gehen schon einige da unten ganz ätzlich mit sich so. Aus vielen. Es läuft eine, so eine riesige Schule am Himmel, am Himmel hinunter. Sie sehen unglaublich. Mein Tuch. Da ist der Tuch. Sich freilich eine interessante Oper schreiben. Erste Szene, der Medizinalrat schon faul. Das Tod wie in der Menagerie, wenn das Futter von den Ewigen teilt. Zweite Szene, der Maler, noch unmögliche. Dritte Szene, sollte es wirklich so weitergehen? Ich hatte bei Herrn Doktor Schön das Vergnügen, der Künstlerin vorgestellt zu werden. Mein Vater hat sie durch einige Besprechungen in seine Zeit mein Publikum eingeführt. Würden Sie es für möglich halten, dass ich Sie zuerst für eine junge Dame der literarischen Gesellschaft hielt? was mich zu ihr hinzieht, ist nicht ihr Tanz, es ist ihre körperliche und seelische Vornehmheit. Ich habe während 10 Abenden ihr Seelenleben aus ihrem Tanz studiert, bis ich heute vollkommen mit mir ins Klare kam. Sie ist das verkörperte Lebensglück. Als Gattin wird sie einen Mann über alles glücklich machen. Als meine Gattin. Was ist denn? Was ist da los? Was ist mit Ihnen? Da ist was passiert. Wie können Sie gleich so erschrecken? Das muss eine höllische Verwirrung sein. Sie hatte einen Unfall. Eine Unfall. Eine Unfall. Wie ist das passiert? Hey, hey. Bald in 8 Tagen bin ich verheiratet, komm mir der Wein zu Gesicht. Todesurteil. Nehmen Sie Ihr Wort.